Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 7 bis 8. Euch, die ihr verfolgt werdet, und auch uns wird er Frieden schenken, wenn Jesus der Herr vom Himmel her erscheinen wird. Er wird mit seinen mächtigen Engeln kommen, inmitten von Feuerflammen, um das Gericht über diejenigen zu bringen, die Gott nicht kennen, und über diejenigen, die der Botschaft von Jesus, unserem Herrn, nicht gehorchen. Gott segne dieses Wort. Ruhen. In diesem Bibelabschnitt hier aus dem 2. Thessalonicher Brief lernen wir mehr über Ruhen. Genauer gesagt, was bedeutet in Gott zu ruhen? Und Paulus schreibt hier an die Gemeinde, die Thessalonicher Gemeinde, und hilft ihnen und macht ihnen Mut zu verstehen, dass eben wir als Christen Verfolgung eben auch Teil des christlichen Lebens ist, ja, und Verfolgung in verschiedenster Art und Weise nicht immer nur physischer Natur ist, ja, sondern eben auch, dass Leute ausgegrenzt werden als Christen, ja, in verschiedensten Weisen, und eben auch, dass es Leute gibt, die vorgeben, Christen zu sein, aber wirklich deren Herzen nicht Christus zugewandt sind und keine Christen sind auch, ja. Und Paulus warnt eben davor und ermutigt uns aber, dass wir als Christen trotz allen Schwierigkeiten, ob damals und auch heute, dass wir in Jesus Christus Ruhe haben und Ruhe finden, ja. Und er schreibt eben hier, dass letztendlich das Urteil Gottes auf Leute fallen wird, die eben die Jesus Christus ablehnen, ja, die der Botschaft von Jesus, unserem Herrn, nicht gehorchen. Und das Urteil, die Basis für dieses Urteil, ist eben zu finden im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16 bis 21. Johannes, Kapitel 3, Vers 16 bis 21. Lies das mal durch und schaut mal, wie eben unser Herrgott doch geduldig ist, ja, und möchte, dass alle Menschen zu ihm kommen. Aber die Wahrheit ist eben, wie wir auch im Johannesevangelium sehen, dass es leider Leute gibt, die Jesus Christus ablehnen, ja, und sich selber in ewige Verdammnis in die Hölle schicken. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Und es gibt auch Leute, die dann sagen, ja, wenn, was ist denn mit Leuten, die von Gott noch nie gehört haben oder die über Christus noch nie gehört haben, ja? Ja, man könnte dann antworten, ja, dann geht man auf die Leute zu und teilt die gute Nachricht von Christus denen mit, ja? Das ist nicht das, was Paulus schreibt. Er schreibt hier, dass es Leute gibt, die Gott nicht kennen. Das ist was ganz anderes, als wenn man schreiben würde, die gute Nachricht von Jesus Christus gehört haben. Also, lasst euch da nicht in die Irre führen. Das ist alles Gottes Gnade. Für uns ist wichtig, dass wir eben verstehen, dass Gott sich ausgedrückt hat, dass Gott Mensch geworden ist, in unserem Gott ist Mensch geworden, ja, Gott im Fleische, als Jesus Christus gekommen ist. Und wir in Jesus Christus Ruhe haben, da wir wissen, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, für all unsere Sünden. Und wie Gott sich eben ausdrückt in der Schöpfung, ist eben auch, geht mal rein in Psalm 19, im Alten Testament, Psalm 19, Vers 1 bis 4. Ja, da sehen wir eben, wie Gott sich eben ausgedrückt hat in der Schöpfung, was er alles geschaffen hat, die Welt, das Universum, die Welt und uns Menschen auch, ja, also unser Schöpfer, ja, und auch im Römerbrief natürlich, Kapitel 1, lernen wir mehr über, wie Gott sich da einfach in der Natur offenbart hat, aber dabei ist es nicht geblieben, sondern er ist eben selber Mensch geworden. Gott ist selber Mensch geworden und für uns an unserer Stelle am Kreuz gestorben. Und wir haben in Jesus Christus Ruhe und können in Christus ruhen, alle, die wir zu Christus kommen, als reuige Sünder, uns von der Sünde abwenden und in unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen, leben und gedeihen und wirken. Und er uns hilft, tagtäglich aufs Neue in dieser Beziehung mit ihm zu wachsen, von jetzt bis auf alle Ewigkeit. Und wir brauchen uns keine Sorgen und keine Angst zu haben vor dem Urteil am jüngsten Tag, wann auch immer das ist. Die Bibel sagt uns das nicht. Und Jesus Christus ist mit uns und bei uns. Und das macht uns Mut, dass wir schon jetzt ruhen können, wie es auch Paulus hier im Thessalonicher Brief schreibt. Wir danken dir, Herr Jesus, für all dieses und beten dies in deinem Namen. In Christus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.